Mit langsamen, kraftlosen Schritten, mit zitternden Knien und gleichsam schrecklich durchfroren, kehrte Raskolnikow zurück und ging in sein Zimmer hinauf. Er nahm die Mütze ab, legte sie auf den Tisch und blieb ungefähr 10 Minuten so stehen, unbeweglich. Dann legte er sich entkräftet auf seinen Schlafdivan und streckte sich krank mit einem schwachen Stöhnen auf ihm aus. Seine Augen waren geschlossen. So lag er etwa eine halbe Stunde. Er dachte an nichts Besonderes. Es waren nur Fetzen von Gedanken, Vorstellungen ohne Ordnung und ohne Zusammenhang. Gesichter von Menschen, die er aus seiner Kindheit kannte oder denen er irgendwo nur ein einziges Mal begegnet war und an die er nie mehr gedacht hätte. Der Glockenturm der Weeschen Kirche, ein Billard in einem Restaurant und ein Offizier beim Billard, Zigarrengeruch in einem Tabakladen im Kellergeschoss, eine Kneipe, eine Hintertreppe, eine ganz dunkle, mit Waschwasser begossene und voll Unrat und Eierschalen. Aber irgendwoher ertönte das Sonntagsgeläute der Glocken. Die Bilder lösten einander ab und drehten sich wie im Wirbelwind. Manche gefielen ihm sogar, und er wollte sich an sie klammern, aber sie erloschen wieder und überhaupt bedrückte ihn etwas innerlich, aber doch nicht sehr. Zuweilen war ihm sogar wohl. Ein leichtes Frösteln blieb, und selbst das war fast angenehm zu empfinden. Da hörte er die eiligen Schritte Rasumichins und dessen Stimme. Er schloss die Augen und stellte sich schlafend. Rasumichin öffnete die Tür und blieb eine Weile auf der Schwelle wie unschlüssig stehen. Dann trat er leise ins Zimmer und ging vorsichtig zum Schlafenden. Man hörte Nastassja flüstern: »Lass ihn! Er soll schlafen! Er kann nachher essen!« »Das ist wahr«, antwortete Rasumichin. Beide gingen leise hinaus und machten die Tür zu. Noch eine halbe Stunde verging. Raskolnikow öffnete die Augen, drehte sich wieder auf den Rücken und schob die Hände unter den Kopf. »Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser wie aus dem Erdboden aufgetauchte Mensch? Wo war er? Und was hat er gesehen?« »Er hat alles gesehen, zweifellos. Aber wo war er damals und von wo aus hat er den zugesehen? Warum erscheint er erst jetzt? Und wie konnte er es sehen? Ist ihm das überhaupt möglich?« fuhr Raskolnikow fort, erstarrend und wieder zusammenfahrend. »Aber das Etui, das Nikolai hinter der Tür gefunden hat, war denn das nicht auch möglich? Ein Beweisstück. Ein 100.000stel übersieht man, und es gibt ein Beweisstück von der Größe einer ägyptischen Pyramide. Eine Fliege ist vorbeigeflogen, sie hat es gesehen. Aber ist denn so etwas denkbar?«